Gabelbissen. So kocht Österreich. Hallo zum Gabelbissen. So kocht Österreich heute mit dem Thomas. Nein, nicht mit dem Thomas, sondern dem, der sich als Thomas ausgibt. Und wir haben jetzt, ich würde sagen, halt gute. Ist es der Pottwichtel-Folge? Oder es ist die Pottwichtel-Folge. Und ja, als ich das zugelost bekommen habe, habe ich mir gedacht, Koch-Podcast. Das Einzige, was ich koche, das ist Kaffee. Das ist halt der Luxus, wenn man mit einer Köchin verheiratet ist. Aber da ist mir eine Idee gekommen. Und nein, ich meine jetzt nicht, dass ich meine Frau kochen lasse und ich da nur babbel. Nee, mir ist da was eingefallen, weil erstmal Österreich kochen schon mal ganz so gar nicht. Das kriege ich nicht hin. Aber ich habe mir gedacht, ich könnte Burekas machen. Burekas ist relativ einfach. Das ist eigentlich mehr so, man könnte es als Fingerfood bezeichnen. Und es ist auch was, was man mit Sicherheit auch in Österreich kriegt, weil das ist, ja, ich kenne es halt aus dem Jüdischen. Und deswegen habe ich mir gedacht, natürlich ist es nicht koscher, weil wir haben hier keine koscher Küche, also kann es auch nicht koscher sein. Aber natürlich, wenn man die hätte, dann wär's, könnte man es auch koscher hinkriegen. Aber wie gesagt, ich weiß halt von einem Freund, der ist österreichischer Jude, der zwar jetzt hier wohnt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, jedenfalls, da gibt es es und deswegen habe ich mir gedacht, jo, also hat es zumindest ein bisschen was mit Österreich zu tun, machen wir das. Ja, okay, was machen wir als erstes? Ich habe schon mal den Käse rausgenommen. Wir haben da hier Mozzarella. Das ist halt so dieser Packung da, so 125 Gramm. Und dann noch den anderen Käse, ich glaube, das ist Feta. Aber ich werde es da auf jeden Fall nochmal reinschreiben. Käse in Salzlake gereift. Patros. Aber Patros, Hähnchenbrust mit Patros. Leckere Rezepte? Nee, ja. Also ich schätze mal, das ist Feta. Aber Näheres schreibe ich dann in die Show Notes rein. So. Dann haben wir das. Den haben wir. Dann haben wir noch Zwiebeln, weil ich bin zwar kein Freund von Zwiebeln, nein, ich bin ein großer Freund von Zwiebeln, aber kein Freund vom Zwiebelschneiden. Das, aber, was soll man sagen, ich muss es halt machen. Das ist, ja. Ja, aber in der Zeit, wo ich hier so ein bisschen mich mit der Zwiebel rumquäle, ja, was verbindet mich mit Österreich eigentlich erstmal gar nichts? Aber ich habe, ja, es gibt ein paar Geschichten, wo ich so sagen kann. Also einmal waren wir 2007, habe mir Urlaub in Wien gemacht, also es war sehr schön. Da haben wir natürlich auch die Hofburg, heißt Hofburg? Ja, Hofburg und Schloss Schönbrunn uns besichtigt. Also das ganz normale Touri-Programm, das war auch, das war im Mai, weiß ich, weil da hatte ich auch Geburtstag. Und jo, also es war halt echt ein schöner Urlaub. Und es war halt auch ein Jahr vor der EM. Und das ganz Schöne war, was uns achten, ja, jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf Österreich zurück. Wir beide hören halt gern auch Christina Stürmer, die ja wissentlich aus Österreich kommt. Und das Schöne war, wir sind da hingekommen, oder wir waren da, glaube ich, auf dem Prater, und dann stand da drauf, Christel kommt. Und da habe ich mir gedacht, oh ja, das ist halt Österreich, da heißt sie Christel, und in Deutschland heißt sie halt Christina Stürmer. Wahrscheinlich heißt natürlich auch in Österreich Christina Stürmer, aber man wird sie wahrscheinlich auch Christel genannt. Ja, so. Also wie gesagt, Christina Stürmer, das ist die hören wir da ganz gern. Und so. Kleine Unterbrechung gewesen. Also wie gesagt, wir hören ganz gerne Christina Stürmer. Und das verbindet uns mit Österreich. Aber wie gesagt, der Wien-Besuch, der Wien-Urlaub war aber super. Ich muss jetzt leider mal ein bisschen vom Mikro weggehen, weil wir in dieser Riesenküche, die wir haben, das ist jetzt auch wirklich schön, Halt jetzt doch mal ein bisschen paar Sachen. Ich erstmal zurechtstunden. Ja. Also wie gesagt, Kochen ist überhaupt nicht mein Ding, aber mir die Spielregeln sind halt so, man muss ja natürlich auch, man will sich ja den Podcast Aufgaben dann auch wirklich gerecht werden. So. Ja. Was so, Österreich, genau. Ach ja, was auch noch mit Österreich verbinde, ist halt bei meinen Lieblingsverein Werder Bremen, soweit kann ich das mit Sicherheit mal sagen, spielen auch immer regelmäßig Österreicher. Ja, zurzeit sind es Junusovic und Neuer. Peinlich. Also sagen wir mal unter anderem Junusovic. So. Ja, es ist halt wirklich hier Zwiebeln schneiden, nicht wirklich. Ich merke schon, dass es gerade richtig Spaß macht. Ja. Ja, Österreich. Ansonsten, was kann ich dazu sagen? Das letzte Mal, als ich in Österreich war, da war ich mal bei meiner Schwester am Bodensee. Waren wir in Bregenz. Auch sehr schön. Das war auch noch eine schöne Geschichte, dass wir, wie gesagt, in Bregenz waren und meine Frau wollte unbedingt auf den Tender. Ja, und als wir dann mit der Seilbahn hochgefahren sind, so, ja, hat sie wieder mal gemerkt, dass sie eigentlich Höhenangst hat, also was eigentlich bekannt ist. Aber sie wollte unbedingt mit der Seilbahn hochfahren. Das Ähnliche war, als wir in Wien waren. Dann waren wir ja auch im Prater, dann auch auf dem Riesenrad. Der gehört ja halt dazu. Und ja, da war das Gleiche. Und dann haben sich dann irgendwie Spanier, Mexikaner, was auch immer, ihm und meine Frau dann halt auch lustig gemacht, weil sie ja da so schon sichtlich, Höhenangst hatte halt. Ja. Und dabei ist jetzt wirklich bei Prater ja so, das macht ja nur eine Umdrehung und in so langsam ist ja nichts mit dem Jahrmarkt zu vergleichen oder so. So, die Zwiebeln sollen halt immer möglichst richtig klein sein. Für meine Verhältnisse sind sie sehr, sehr klein. Noch was. Ich war hier gerade. Aber fällt mir auch wieder ein, als wir da in Wien waren. Da sind wir dann auch, da haben wir uns gedacht, ja, könnten eigentlich ja auf einen Donauturm. Und wir haben da gesehen, so irgendwie Donauturm, dass da auch ein Restaurant ist und dann wollte ich eigentlich nur so an der Rezeption im Hotel nachgefragt, soll ich für Sie da einen Tisch reservieren? Ich so, ja. Und er hat angerufen, ja, dann für heute oder für morgen. Und haben dann, keine Ahnung, welchen Tag wir genommen haben, sind da hingekommen und sind dann hochgefahren. Und haben dann oben gesessen und es war zwar teuer, muss man schon sagen, aber es war halt schön, da oben zu sein und dreht sich ja auch ganz langsam so. Man sieht halt Wien von oben. Das Schöne war, also ich glaube, wenn alle, als wir da angekommen sind, haben sie alle so gesagt, nee, nicht mehr frei. Also wenn, aber da wir reserviert haben, war ich ja frei. Und Moment, da muss ich erstmal. Es war ja frei da oben. Und also es wurde halt jedem verkauft, es wäre alles besetzt, aber es waren noch einige Plätze frei. Wahrscheinlich halt, wenn jemand so anruft, dass dann immer noch was frei ist. Also, ist halt, eigentlich nicht richtig, aber schön. Aber wie gesagt, wir haben ja Glück gehabt, wir haben ja reserviert gehabt über das Hotel und dann war das wohl alles kein Problem. Also ich gebe jetzt erstmal hier die Zwiebeln. Um mal wieder beim Thema zu bleiben, so in meinen Schüssel. Jetzt nehme ich den Mozzarella. Schneide ihn klein. So. Aber wie gesagt, das ist mit dem Donauturm eine sehr schöne Sache. Und das war dann auch, aber das war eine Wanderei da, mit dem, weil, aber weil wir uns halt auch nicht so richtig auskannten mit dem Bus und so, da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen falsch gelaufen. So. Wir waren da im Ibis Hotel. Maria. Irgend so ein Gürtel. Diese. Ach, scheiße. Wie sind es nochmal? Die große. Ja, dann diese große Straße, die einmal ringsrum um Wien geht. Und ja, also es war eigentlich ein schöner Urlaub. So. Also wie gesagt, ich schneide jetzt hier gerade den Mozzarella ein bisschen klein, damit man den dann alles schön vermengen kann. Also die beiden Käsesorten mit den Zwiebeln. Dann kommt noch Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer dran. Und ja. So. Also Werkzeug gibt es ja eigentlich hier genug in der Küche, aber weil es ist ja auch eine schöne Hofküche. Aber ich weiß halt nicht, für was. Ja. So. So, in der Zwischenzeit nehme ich schon mal den Blätterteig rausgenommen, weil den brauchen wir ja gleich. So, und dann nehme ich jetzt diesen, ich sag mal, Feta-Käse, wird es doch bestimmt sein, raus und schneide den auch noch. Oh je, der geht aber jetzt schon. Ist schon mal eine ganz andere Hausnummer als jetzt hier der Mozzarella. So. So. Also, wir waren mit Österreich, mit dem Urlaub. Ach ja, was auch schön war, als wir dort waren, das war, dann sind wir auch nochmal so zum Heurigen rausgefahren, so mit dem Bus oder mit dem Auto gefahren. Ne, mit dem Bus sind wir gefahren. Ach stimmt, wir waren ja gar nicht mehr Auto da, aber wir sind ja nach Wien geflogen. Weil eigentlich wollten wir mit Zug fahren, weil wir nicht mit dem Auto fahren wollten. Und dann haben sie zu unserem Reisebüro gesagt, warum fliegen sie nicht? Und da haben wir jetzt gemerkt, was eigentlich gar nicht so teuer ist. Sind dann mit Niki Fly, genau, Österreicher, Niki Lauda, geflogen. Und ja, das war ein schöner Flug. Aber wie gesagt, wir waren da im Heurigen und das war auch ganz schön. Da war auch irgendwie angeblich, ach, keine Ahnung, Beethoven oder so übernachtet haben soll. Oder so mal war, keine Ahnung. Wir haben ja bei uns auch ein Bürgerhaus, weil er anscheinend angeblich einmal da übernachtet hat. Also, naja. Marketingtechnisch ist es ja nicht verkehrt. Aber okay. Ob das aber immer so sein muss, ist eine andere Sache. So. Ups. Wir nähern uns dem Ende. Es wird auch Zeit. Ich merke mal, dass an mir kein Koch verloren gegangen ist. Ja. Wie bezeichne ich es halt immer? Ich habe Kleffer geheiratet. So. So. Was könnte ich noch sagen zu Österreich? Ja, ach so, ja. Wo wir gerade im Euring waren, natürlich haben wir da auch Wein getrunken. Und apropos Wein, könnten wir mal passend dazu auch einen Wein aufmachen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Natürlich sage ich jetzt etwas, weil das wäre zu leicht herauszufinden, was ich trinke. Ich kann nur sagen, ein regionales Produkt. Nämlich selbst hergestellt ist. Digga, Tropfen. So. Ansonsten, was so Wein angeht, es ist halt so, dass ich mein Bruder, der hat mich auch im Zivildienst gemacht und war auch, wie ich, während der Zivildienstzeit der Zeit lang in Israel. Deswegen halt auch meine spezielle Verbindung dazu. Und da hat er, war mit ihm einer aus Israel-Bonn. Und die haben halt einen Weinberg und da kaufe ich mir halt meinen Wein halt dann immer mal, wenn ich da in der Ecke bin. Ist ja auch nur ein Stückchen von uns hier entfernt. Und seitdem habe ich auch den Hang zum Rotwein, zum Lemberger Trollinger. Das ist halt so Wein nach mein Wein der Wahl. So. Weißwein ist nicht so ganz mein Ding. So, wir haben jetzt den Mozzarella und den, wie ich ihn bezeichne, Feta. Ich hoffe, das stimmt. Ansonsten muss ich jetzt alles mal ändern. Aber okay, ich könnte einfach noch Patros nennen, wie die Marke. Ja. Der milde Würzige. So. Wie gesagt, die Käse sind drin. Jetzt brauchen wir dazu noch Pfeffer und Salz. Machen wir ein bisschen dran. So, dann das Salz. Ja, es ist auch Salz und kein Zucker. So. Aber jetzt muss noch Eigelb dran. So, also ich habe da mal ein Ei geholt. Und jetzt müssen wir das Ganze noch aufschlagen. Was nehmen wir denn da? Hier ist doch das, was ich gesucht habe. Also, okay. Das Ei wird aufgeschlagen. So, weil wir brauchen dafür nur das Eigelb. So, und das geben wir jetzt hier rein. So, also wie gesagt, wir haben jetzt das Eigelb hier rein und jetzt verkneten wir die ganze Geschichte da drinnen. Und es muss halt so ein Teig werden. So. Und natürlich auch die Zwiebeln schön mit dem anderen alles in einem vermischen. Dass halt diese beiden Käsesorten und die Zwiebeln schön vermischt sind mit dem Ei. Natürlich. So. So. Also das Interessante bei der Geschichte ist, in meiner Zeit in Israel damals habe ich das, glaube ich, nie gegessen. Oder wenn ich gegessen habe, habe ich daran keine Erinnerung. So. Ja. Schon mal lachen. Ja. Vom Würzen her, doch, müsste gut sein. Ja, passt. So, also wie gesagt, jetzt haben wir die Käsesorten mit den Zwiebeln schön vermischt, haben auch unser Eigelb dran gegeben. Kommen wir jetzt zum Teig. Da habe ich jetzt hier schon mal Blätterteig. Den geben wir jetzt halt auf ein Blech, also Backblech. Rollen wir den schon mal aus. So, und jetzt nehmen wir den Blätterteig und teilen ihn in 16 Teile. Also mache ich erstmal so Kreuz und in diesen Kreuzen mache ich dann nochmal so ein Kreuz und dann haben wir dann 16 Teile. So. So, jetzt noch hier in der Mitte noch die Und so ist es, wenn man nicht auf die Frau hört, die haben das erklärt, nämlich, nein, nicht das auf dem Blech ausrollen den Teig, sondern auf der Arbeitsplatte und dann später auf den draufsetzen. Ja. Aber ja, wie ist das denn, wenn man nicht auf die Frau hört? Ja, immer ein Fehler. Ja, meistens. Oder sagen wir mal meistens. Also, wie gesagt, aber jetzt habe ich schon da drauf, jetzt ist es auch nicht so schlimm. Aber beim nächsten. Weil, schon mal vorweg zu sagen, dieses Rezept ist für drei Bleche. So, also, ich nehme jetzt mir so die mal vier Teile daraus. Lege sie jetzt hier auf mein Blech. Ja, auf meine Arbeitsplatte natürlich. Und tue da jetzt was von diesem Käsemisch von dieser Käsefüllung, sagen wir mal so. So wäre es richtig ausgedrückt. In die Mitte. Rolle das. Und drehe es dann nochmal so zu einer Schnecke. So. Und setze es auf das Blech. Genau sowas. Ich muss da nur gerade überlegen. Ja, ich bin richtig. So. Also. Füllung nehmen. So. Einrollen. Das ist da. Und dann nochmal drehen zu der Schnecke. Also es so ein Schneckenhaus quasi gibt. So, und so setzen wir das halt jetzt fort. So, habe ich euch noch was zu sagen. Ich mache jetzt mal weiter so und erzähle euch dann noch was. Aber was kann ich noch zu Österreich erzählen? Es gibt auch so viele Sachen geben. Ach ja, Österreich natürlich. Als ich, wie gesagt, weil wir in Bregenz fahren, sind wir ja ein bisschen. Da waren wir im Auto, weil meine Schwester wohnt ja am Bodensee. Und ja, da sind wir mal gefahren und habe dann mal so die Geschichte da über diesen Mathe-Schutz von Red Bull gehört. War ganz interessant, ist schon etliche Jahre her. Aber jetzt im Zuge von seiner Sponsoring, ich meine, Red Bull war noch nie mein Thema, weil mir schmeckt dieses Gummibärchen-Zeug nicht und es ist halt für mich auch nur Chemie. Wie ich gehört habe, hat er das Rezept irgendwie aus Indien oder so da abgekauft und das halt auch gut vermarktet. Was jetzt auch wieder dazu passt, das ist wohl angeblich koscher. Was natürlich ein cleverer Schachzug ist, also somit hat man einen ganz großen Marktanteil. Der jüdischen Bevölkerung, sage ich mal. Also wie gesagt, ich bin selber kein Jude. Also ich kenne es halt nur so ein bisschen aus meiner Zeit so aus Israel, wo ich Zivildienst da gemacht habe. Also einen Teil meines Zivildienstes dort gemacht habe und halt von einem, wie gesagt, Magyash, also so ein Lebensmittelkontrolleur, könnte man sagen, so eine Art sagen, der bevor irgendwie in so größeren Einrichtungen Essen rausgeht, muss der da drüber gucken, also beziehungsweise ob das alles koscher ist und ja, also sowas wie Restaurants, Schulen und so, die brauchen so ein Magyash. Ja, und wie gesagt, als sein Sohn beschnitten worden ist, da bin ich auch mal eingeladen worden in die Synagoge. Deswegen. Aber ich kam mir da so ein bisschen verloren war, weil das ist halt dann orthodox gewesen und da waren Männer und Frauen getrennt und das ist halt nicht so mein Ding. Und da, wie gesagt, war halt nicht so ganz meins, aber es war mal interessant zu sehen. Also, ja. So, ich weiß zwar, dass es wohl auch eine größere Gemeinde in Österreich gibt, aber sonst habe ich damit nichts zu. Wusste ich da jetzt nicht mit anzufangen. Nee, schlechte Formulierung, aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich jedenfalls mal. So, widmen wir uns wieder hier dem Essen. Also. Das ist wirklich für drei Bleche lang, weiß ich nicht. Aber okay, wir werden für drei Packungen von dem Blätterteig sowas. Das war's. Sicherlich kann man den Blätterteig mit Sicherheit auch selber machen, aber ich nicht. So. Aber dafür habt ihr hier den Podcast hier, den Gabelbissen. Da werdet ihr bestimmt irgendwann mal erfahren, wenn ihr es nicht schon erfahren habt, wie man Blätterteig macht. Ja. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Vielleicht habe das ja schon erfahren. Ich habe keine Ahnung. Natürlich, hab ich hier den Podcast gehört und aber jo, nicht alle Folgen natürlich. Waren jetzt auch schon, glaube ich, 100 Apps. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal hier in Ruhe weiter und wir hören uns gleich wieder. So, das letzte Blätterteig. Ich habe jetzt auch mal hiervon schon mal ein Bild gemacht, das ich dann mitschicke. So, und deswegen gibt es auch mal wieder Zeit, dass ich auch ein bisschen was erzähle. Ja, ich glaube, in der anderen Pottwichtel-Folge von diesem Podcast hier gab es das auch schon mal, dass ein bisschen über Sissi gesprochen worden ist. Ja, Sissi war auch sowas, dass wir, als wir unseren Urlaub da in Wien hatten, da hatten wir uns natürlich auch da Schloss Schönbrunn und da kommt man ja nicht umhin um Sissi und so. Und meine Frau schaut sich an Weihnachten auch immer gerne die Sissi-Filme an, obwohl wir sie ja auf DVD haben und ja. Aber ja, also ich bin da nicht so der Freund, überraschenderweise, als Mann. Und sie hat auch mal die DVD-Staffel, ist es ja nicht, Reihe von meinem Schwager, also ihrem Bruder, war zum Geburtstag geschenkt bekommen. Wobei ich jetzt uns da nicht ganz klar ist, wollte er ihr einen Gefallen damit tun? Oder mich ärgern? Beides möglich oder beides auch durchaus denkbar. Also wir schätzen mal, es war eher, dass er mich ärgern wollte. Aber okay. Ja. Also wie gesagt, Sissi war ja dann wohl im wirklichen Leben nicht ganz so, also was man uns dort erzählt hat, nicht so einfach oder nicht so nett wie in dem Film dargestellt. So, ich bin jetzt hier bei den letzten, muss jetzt kurz mal mein Gespräch unterbrechen und muss da jetzt versuchen, das noch ein bisschen aufzuteilen, so ein bisschen, weil ich wohl ein bisschen zu großzügig bei den Füllungen vorher war. Also 3 passt schon, aber man muss halt das richtige Maß haben. Aber das hat meine Frau dann eher, weil der hat es ja jahrelang gemacht. Also ich komme erstmal zu Sissi. Also wie gesagt, was wir uns erzählt haben, war sie nicht so die wie soll ich sagen, die Vorzeigefrau oder muss wohl auch eine Zicke gewesen sein. So das, was man da im Schloss damals erzählt hat bei der Führung, ja, so viel zu tun. Also was ich gerade gesagt habe, meine Frau hat jahrelang gemacht, weil meine Frau hat mal eine Zeit lang oder mehrere Jahre in der jüdischen Schule gearbeitet und daher kennt sie das. Also, wie gesagt, daher hier dieser wegen den Burikas. Aber da sie ja, sie ist auch nicht jüdisch, sie hat überhaupt mit weltlichen Religionen nichts am Hut. Ja, sie sagte immer, das ist Selbstverarschung. Ja, kann ich zum Teil nachvollziehen, egal welche Religion. Es geht, wenn wir jetzt mal von den Weltreligionen reden. Ja. Aber mehr möchte ich ja hier auch gar nicht dazu sagen. Das sind ja persönliche Einschätzungen. So, ich bin jetzt dabei, die letzten einzurollen. Und ehrlich gesagt, das bei 3 Bildeträumen, ja, das ist schon ein bisschen was. Vor allem, wenn man hier sonst überhaupt nicht damit mit der Küche zu tun hat, ist das schon Sache. So. Wir waren beim Urlaub, aber ansonsten, nö. Österreich. Was fällt mir sonst zu Österreich ein? Ja, ach ja. Was noch mit Österreich einfällt, ist Uli Jürgens, der ja vor 2 Jahren, glaube ich, gestorben ist. Da waren wir auch so, da hat er ja seinen 80. Geburtstag gehabt und da war die Sendung im Fernsehen bei uns hier in Deutschland, wahrscheinlich aber auch in Österreich. Und da haben wir gesagt, er muss noch ein bisschen durchhalten, April haben wir Karten. Ja, und was soll ich sagen? Natürlich ist er halt 4 Monate vor dem Konzert leider verstorben. Was uns sehr geärgert hat, weil wir beide nicht gesehen hatten. Eigentlich immer wollten. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir machen. Ja, war leider ein halbes Jahr zu spät. Ärgerlich. So. Ja. Das, wie gesagt, ist auch nur so. Ja, wobei Uli Jürgens ja Österreicher ist, aber glaube ich, in der Schweiz gelebt hat und seine Familie ja ursprünglich aus Bremen kommt. War ja gut auch zu sehen in dem Film Der Mann mit dem Fagott, oder wie der hieß? Ich glaube, ja. So, also jetzt der letzte. Oh, Gott sei Dank. So, bin zwar schon ein handwerklicher Mann, aber ja, das muss jetzt anders sein. So, jetzt tue ich die letzten auch noch aufs Blech. So, in der Zwischenzeit habe ich den Backofen angemacht und auf mittlere Hitze bei 150 Grad gestellt. So, wir sind noch nicht ganz am Ende, sondern von der Tour. Wir nehmen jetzt das Blech, auf dem wir die schönen Borekas gemacht haben. Ich mache gerade mal ein Foto davon. So. So. Und nehmen jetzt das nochmal ein Ei. Schlagen es rein. Diesmal komplett. Und dann nehmen wir noch, tun wir noch ein ganz kleines bisschen Wasser rein, so ein Esslöffel von ungefähr. So. Und verrühren das. Verrühren das. So. Das Wasser kommt wohl nur rein, damit es sich besser verstreichen lässt. So. Das habe ich mir sagen lassen. Und jetzt bestreichen wir die Borekas damit noch. So, die ersten 10 haben wir schon. So. Die Hälfte haben wir davon gemacht jetzt. Und wir nähern uns quasi dem Ende zu. Das ist auch gut so. So, also wie gesagt, echt kochen ist überhaupt nicht mein Ding. Und ja, ich habe früher auch allein gewohnt, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Und habe mich auch über Wasser gehalten, ohne den Pizzaservice, sondern... Meistens habe ich halt gekocht und habe das dafür so viel gemacht, dass ich das dann mehrere Tage essen konnte. Aber ja, esse tue ich ja ganz gern, aber kochen ist jetzt echt nicht mein Ding. Deswegen habe ich mich auch tierisch gefreut, mal wieder im Pott, mal wieder zu kochen zu dürfen. Ja, ihr hört eben nie in meiner Stimme. Aber okay, so sind die Spielregeln. Und wir wollen ja auch alle selber schön bewichtet werden beim Pottwichteln. Ja. Und es geht ja auch darum, sich so sehr anzustrengen, wie es geht. So. So, Bestriche habe ich sie jetzt. Mache ich nochmal ein Foto davon. Vielleicht merkt man einen Unterschied. So. Also, wie gesagt, ich habe sehr selten, dass ich koche. Eigentlich so gut wie gar nicht. So, dann nehmen wir das doch jetzt mal. Gucken wir mal, was der Backofen macht. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Und dann rein in den Backofen. So, und da haben wir ihn jetzt rein. Und ja, wenn es halt die richtige Farbe hat, dann bin ich raus. Also ich habe, was ich gelesen hatte, war irgendwas mit 20 Minuten. 20, 25 Minuten. Ja, ich lasse jetzt mal drin und wir hören uns jetzt gleich wieder. So, in der Zwischenzeit ist auch die Dame des Hauses wieder eingetroffen, hat gemeint, es wäre besser, so auf 200 Grad zu aufzuheizen. Und weil irgendwie Blätterteig irgendwie länger braucht. So, also wie gesagt, mach's lieber bei 200 Grad und jetzt so nach 25 Minuten sind sie auch fertig. Ich muss sie jetzt rausnehmen. Aber vorher machen wir nochmal einen. Na, ich nehme sie erstmal raus. So, ich muss euch zur Seite legen. So, Backofen ist aus. Ja, okay, also jetzt sind sie fertig und jetzt mache ich nochmal ein Foto. So, und fertig sind sie. Nochmal ein bisschen abkühlen lassen. Und die kann man dann jetzt so essen. Also man kann sie auch gut kalt essen. Also ein bisschen warm sind sie halt schon besser. Und ja, ich probiere jetzt schon mal ein. Ist natürlich jetzt richtig heiß. Ja, spreche jetzt kein. Oder doch, ja. Sehr lecker. Ja. Also, dann viel Spaß beim Nachkochen und macht's gut. Tschüss. Servus und noch frohes Fest. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.